Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jedes Jahr einmal haben wir ihn, den Totensonntag oder besser gesagt den Ewigkeitssonntag. Es ist ein sogenannter stiller Feiertag, der unter einem besonderen Schutz steht. Tanzveranstaltungen gibt es heute nicht und weitere Vergnügungsveranstaltungen. Dieser Sonntag ist das Ende des Kirchenjahres. Ich finde immer wieder großartig, das kommt aber erst im Laufe des Lebens raus, dass man erkennt, dass die Sonntage nicht einfach so kommen alle 7 Tage, sondern es gibt eine Ordnung, es gibt ein Kirchenjahr. Und am Ende des Kirchenjahres stehen 2 stille Sonntage. Wir haben ja auch heute die Namen der Verstorbenen gerade gehört. Nun ist es so, dass im ganzen Jahr, das haben wir ja bitter an einem der letzten Freitage erlebt, dass ganz schnell überraschend gestorben wird. Da geht man in ein Konzert oder geht irgendwo hin, um was zu essen. Und da wird man von Mördern einfach hingerichtet. Wir wissen aber auch, und daran erinnert uns auch dieser Tag, vor allen Dingen natürlich Ostern, dass es einmal anders sein wird. Dass es so sein wird, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo man da nur beisteht und sagt, das kann doch gar nicht sein. Aber es kann sein, es war so, weil sie in der Bibel steht. Da werden die Tatsachen total auf den Kopf gestellt. Matthäus 9 berichtet uns davon. Als Jesus dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seinen Jüngern. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Flötenspieler und das Getümmel des Volkes, sprach er, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als er aber das Volk hinausgetrieben hatte, ging er hinein und ergriff das Mädchen bei der Hand. Da stand es auf. Und diese Kunde erscholl durch das ganze Land. Meine Tochter ist eben gestorben. Diese Nachricht platzt mitten in eine Feier. Eben noch hatten die Anwesenden gegessen und getrunken, geredet, diskutiert. Sie waren fröhlicher Dinge. Die Stimmung ist gelöst, doch mit einem Schlag, mit einem einzigen Satz ist alles anders. Meine Tochter ist eben gestorben. Wer eine solche oder eine ähnliche Nachricht einmal gehört hat, wenn sie zu ihm gesagt wurde, der weiß, wie das ist. Der weiß, wie der Boden unter den Füßen wankt und wie Worte, wie alle Worte verstummen. Wie das Herz zu Boden sinkt und wie mächtig doch der Tod ist. Meine Tochter ist eben gestorben. Alle Augen richten sich auf den Mann, der gerade den Raum betritt. Die Augen sehen ihn und möchten am liebsten geschlossen sein, weil man das nicht aushalten kann. Was macht dieser Mann? Er fällt vor Jesus nieder. Ein verzweifelter Vater, voller Schmerz, mit einem zerrissenen Herzen. Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie und sie wird wieder lebendig. Was macht dieser Mann, dieser Vater in seinem großen Zweifel, in seiner Hoffnungslosigkeit, die er dann aber doch aufgibt? Er kämpft weiter für sein Kind. Er geht zu Jesus. Er kann und will nicht vor der Macht des Todes kapitulieren. Leben, Leben für sein Kind, das wünscht sich dieser Mann. Und er weiß, wenn Wenn überhaupt, dann kann nur Jesus das Leben bringen. Das hat er gehört. Das will er glauben. Darauf will er vertrauen. Komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Das bittet er. Die dabei sind, die kennen ihn genau. Das ist nicht irgendein kleiner Mann. Nein, das ist ein bedeutender Mann aus der Stadt. Ein Synagogenvorsteher. Hoch angesehen, respektiert von vielen. Es ist furchtbar, was der Mann da berichtet. Eltern verlieren ihr Kind. Das bedeutet an sich schon unfassbares Leid. Doch in diesem Fall war das Leid noch viel größer. Wenn ein Kind starb, so dachte man damals, wenn ein Kind starb, dann galt das für ganz schwere Sünden als Strafe der Eltern. Und nun steht dieser Synagogenvorsteher vor der Gemeinde. Und wenn er sagt, mein Kind ist gestorben, dann kann das auch bedeuten, er verliert nicht nur die Tochter, sondern auch noch sein Amt. Ist das kein Wunder, wenn er verzweifelt ist? Er verhält sich mehr als ungewöhnlich. Er, der dafür zuständig war, dass die jüdische Religion an diesem Ort, in diesem Land aufrechterhalten werden sollte, der fällt vor Jesus nieder. Der geht zu Jesus. Der Vorsteher der Synagoge huldigt Jesus, wie man nur Gott huldigt. Er fällt vor ihm nieder. Kniend bittet er, komm und lege deine Hand auf meine tote Tochter, so wird sie lebendig. Was ist das für eine Erwartung? Was ist das für ein Vertrauen? Wer anders kann denn so etwas umsetzen? Wer anders kann denn in der Lage sein, einen Toten zum Leben erwecken, als der, der das Leben geschenkt hat? Und Jesus? Jesus bleibt ruhig, der sagt kein Wort. Jesus geht mit ihm zu dem Ort, wo es ihm am meisten wehtut, wo die Wunden offen liegen, wo der Schmerz förmlich das Herz zerreißt. Vertrauensvoll führt der Vorsteher Jesu zu sich. Wen sonst als den Heiland? Denn das Heil braucht er für seine Seele. Nicht nur das Heil, sondern auch das Leben für das Kind. Wer mit Jesus schon einmal die schmerzhaften Stellen der eigenen Seele aufgesucht hat, der kann ermessen, was dem Vorsteher jetzt durch Herz und Kopf geht. Wie schwer ist es, Jesus um Hilfe zu bitten. Und gleichzeitig, wie gut ist es, ihn an seiner Seite zu haben. Und wie heilsam wird es, ihn wirken zu lassen. Schließlich kommen sie am Trauerhaus an. Die Totenklage ist bereits im vollen Gange. Ein Getümmel von klagenden und weinenden Menschen. Das ist nicht so wie heute. Wenn jemand gestorben ist, dann wird er in die Leichenhalle gebracht. Vielleicht ist das hier am Land noch etwas anders. Wenn man sich verabschiedet von dem Toten, dann hört man da keinen Mucks. Aber früher, da war es auch laut, da hatte man die sogenannten Klageweiber. Das waren Frauen, die Geld bekamen, dass sie die Toten beklagten. Da waren die Klagefrauen, da waren die Flötenspieler, die Musik gemacht haben, so wie das in Israel Brauch war. Die Angehörigen sollten erleben, dass sie in ihrem Schmerz nicht allein gelassen werden. Und so wird der Trauer durch gemeinsame Gebete und durch gemeinsame Lieder Luft gemacht. Der Schmerz wird laut. Jesus geht mitten hinein in die Trauergesellschaft und sagt, geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Höhnisches Gelächter erntet Jesu für diese Bemerkung. Wie kann er nur so etwas sagen? Natürlich ist das Mädchen tot. Davon haben wir uns doch alle überzeugt. Will Jesus uns für dumm verkaufen? Kann er etwa nicht den Tod vom Schlaf unterscheiden? Das ist doch skandalös, was er hier tut. Jesus verhöhnt die Eltern in ihrem Schmerz. Tod ist tot. Daran lässt sich nun mal nichts ändern. auch nicht mit schönen Sprüchen. Diese Reaktion gibt es bis heute. Ab und zu muss man auch mal auf den Friedhof zu einer Beerdigung, wo Menschen gestorben sind, die nicht an Jesus glaubten. Da gibt es keine Hoffnung. Da versucht man mit allen möglichen Dingen die Stille des Todes zu übertönen. Ich persönlich finde das immer schrecklich, wenn man dann aus der Trauerhalle rausgeht und geht dann hinter dem Sarg her und da wird man von allen Seiten angesprochen. Na, wie geht's dir denn? Und hab dich lange nicht mehr gesehen. Die Leute können nicht mal 2 Minuten oder 5 Minuten den Mund halten und schweigend hinter dem Sarg hergehen. Ich antworte dann, wenn ich gefragt werde, egal was man mich fragt, grundsätzlich nicht. Erst wenn der Sarg in der Erde ist, dann spreche ich die Menschen an. Dann wird geredet, wie gut dieser Verstorbene war und dass er in den Herzen weiterlebt. Da gibt es Möglichkeiten, bunte Urnen, da werden irgendwelche Lieder abgespielt, auch Schlager oder Schnulzen. Ich habe einmal eine Beerdigung mitgemacht, da spielte jemand La Paloma und auf der Reeperbahn nachts um 2:30 oder wann das da losgeht. Ja, so sieht das aus. Sie haben kein Ohr für die Botschaft des Todes. Sie haben kein Ohr für die Botschaft, dass Jesus der Herr des Todes ist. Dass Jesus Menschen auferwecken kann und auch wird, ist die Frage zum Gericht oder zur Gnade. Was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn. Da ist Asche oder da ist ein Toter, ein verwesender Leichnam. Tod ist tot. Das ist die traurige Nachricht. Diese Geschichte lehrt uns, dass Tod nicht tot ist. Das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft, sagt Jesus. Eine wirklich seltsame Aussage. Alle wissen doch, dass es wirklich tot ist. Die Nachbarn wissen es, die Totenkläger wissen es. Vater und Mutter weiß es auch. Und auch Jesus. Doch Jesus schaut von der Wirklichkeit Gottes auf das Totenbett. Und deshalb ist für Jesus das Mädchen, deshalb ist auch für Gott das Mädchen nicht tot. Er wird es an die Hand nehmen und aufrichten, zu diesem Mädchen sprechen und Jesus wird eine Antwort bekommen. Er kann die Toten so leicht auferwecken, weil in unserer Welt Tote nicht tot sind. Auch wenn wir das so erleben. Für Gott ist das kein Ding und für Jesus auch nicht. So geht er hinein in das Haus, greift das Mädchen bei der Hand und führt sie hinaus. Jesu Hand zieht die Tochter vom Tod ins Leben. Für den Vater und für die Mutter des Mädchens ist das Ereignis unvergesslich. Ihnen wurde ihr Kind von Neuem geschenkt. Unendlich dankbar schließen sie ihr Kind in die Arme. Das Leben kann noch mal beginnen. Ich habe das in einer abgeschwächten Form auch schon mal erlebt, als ich dann erfuhr, der Krebs ist weg. Plötzlich steht man wieder vor einem neuen Leben. Man fleht Gott um Hilfe an. Ärzte kämpfen und Jesus siegt. Genauso wie ich immer wieder daran denke, dass ich vom Tode ins Leben gerufen wurde, so war es auch bei den Eltern. Das haben die nicht vergessen. Jemand, der Krebs hatte und der wieder geheilt wurde, der vergisst das nicht. Gibt natürlich auch anderes, wo Bitten und Flehen und Einsatz und Kampf den Tod nicht besiegen, wo Eltern ihr Kind zu Grabe tragen. Und irgendwann, das wissen wir auch, ist dieses Kind dann auch im hohen Alter gestorben. Es wäre wunderbar, wenn Jesus auch heute zu uns kommen würde und würde die geliebten Toten wieder lebendig machen. Es waren aber auch damals nur Einzelne, die dieses erlebten und alle mussten ein zweites Mal sterben. Doch indem Jesus das Mädchen bei der Hand greift, erweist er sich als Sieger über den Tod, über den konkreten Tod des Mädchens hinaus. Er zeigt sich bereits als derjenige, der den Tod überwinden wird und Macht hat, die Menschen aus dem Tode zu entreißen. Er braucht uns nur an die Hand zu fassen, dann stehen wir auf. Und wenn wir in unserem Leben einmal nachdenken, ihr habt ja alle den Krieg mitgemacht, die die schlimmen Jahre. Wie oft hat er uns da an unserer Hand gefasst, herausgeholt? Und wie war es mit unserer Taufe? Hat er uns da nicht auch herausgeholt, dass der Teufel uns nichts mehr anhaben kann, auch wenn er uns immer wieder neu versucht? Die Hand Jesu hält auch uns fest. Auch dann noch, wenn wir in einem Sarg liegen. Auch dann noch, wenn unser Bild hier vorne liegt und ich den Namen vorlesen muss. Wenn gar nichts mehr übrig bleibt von uns, dann ist Jesus da mit seiner Hand. Er hält uns fest, denn der Tod wird für ihn nur ein Schlaf sein. Er schläft, heißt es dann, sie schläft. Wenn man das glauben kann, jetzt schon am toten Sonntag, dann ist das keine Schönrederei. Wir nehmen nur das auf, was Jesus selbst über das tote Mädchen gesagt hat. Sie schläft mehr nicht. Und wenn wir dann sagen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben, dann wiederholen wir mit anderen Worten das Bekenntnis, dass der Vater des Toten, des lebendigen, lebenden Mädchens im Evangelium ablegt. Wenn du deine Hand auf sie legst, dann wird sie leben. Wenn du, Heiland, deine Hand auf uns legst, dann werden wir auch leben. Im Leben und im Tode, wir werden leben. Wir selbst können dem leiblichen Tode nicht entrinnen. Das schmerzt unendlich stark. Aber du, Jesus, du kannst unseren Tod in einen Schlaf verwandeln. Und diesen festen Glauben wünsche ich euch und auch mir. Amen.